Christ, das Los der Mittelmaß Erden, der Masse ohne Schöpfergeist zu dienen, den Erfindern, den Lenkern, um nicht zermalmt zu werden. Unserm Beistand sich hochzuschwingen, um dann in Asche zu verrauchen, nach vieler Eruptionen Brand in armen Seufzern zu verklingen. Was ist vollkommene Harmonie, der Mittelwerte sieht, die jenen halfen, sie nun auch brauchen. So bau ich ohne Hass am Aufstieg und warte auf das Ende ihres Ruhms in Geduld. Und stolz des nie vergehenden Unschöpfertums. Schaut besser hin, nicht Herr noch Überfluss. Seht unser Nichts, habt ihr wenig, ist mehr. Was brachte euch solchen Verdruss? Vor zwei Jahren die Pastoraten, hier war unser Wunsch und unser Glück. Es traf euch hart leidiges Geschick, große Fische müssen kleine schlucken. Der Wald nicht groß, doch ist es auch nicht fremd am Essen der Schorte. Bis er zuschnappt, verspott ich ihn. Ich und groß, die ganze Größe ist. Ich warf den Marktschreier hin, um mich Waldsteins Befehl zu ducken. Das wie die zerlumpte Schar, die wohnen hier, das Wohnen zu nennen. Die Rattenbühlen sind uns so kostbar, wie euch euer Herrschaftshaus. Auch von ihnen müsst ihr euch trennen. Ach, dass einem Edelmann was aus, der den Platz für Besseres nötig hat. Das Honig, ein altes, mürbes Buch, beginnt zu reißen, ist kein Halten mehr. Ich kaufte das Land nicht, was auf ihm kriegt. Gib ihnen Futter und Geld genug, und morgen habt die Baustelle leer. Mehr als so lange bleibt uns nicht für das Wohlwollen, das ist der Elend. Und dann beginnen wir zu bauen. Ein Palast, wie sich kann. Schauen, wie man schon die Anlage erkennt, gut, wie sie breit ist, zum Hang sich ausliegt. Allerdings zu klein ist der Saal für die Feste, die zu feiern sind. Auch sieht man des Schlosses Beziehung seines Bauherrn Natur. Von außen sei's nicht an fast kahl, doch innen tobt in tollstem Umtrieb von Bursicht, Säule, Licht und Stokatur. Und vergesst nicht, was mir besonders lieb, verschlossenes Nordland. mir diesen Platz fand. Ich bin zufrieden. Im neuen Palast gibt's für dich ein reiches Arbeitsfeld. Doch darüber gehen noch Jahre hin, muss größer noch werden, als ich schon bin. Mich wenden, Kaisers Partner wurde ich gleich und päpstlich, wozu du geholfen hast. Der Papst, der Kaiser, das Spanische Reich sind mächtiger als der Protestant. Kaiser Matthias, schwächstes Glied, unklug, ungeschickt, kinderlos. Wer erbt Böhmen, wenn er verschied? Sein Steiermärkscher Vetter Ferdinand. Der liegt mit Venedig im Streit, braucht Truppen. Du warst als Werber groß für meine mährische Reiterei. Keine besseren gibt's dieser Zeit. Und bring mir neue Mannschaft bei, eine Trupp Kürassier und Musketier, damit helfe ich dem Herzog zum Sieg. Wird eins Kaiser, höchstwahrscheinlich, hängt sein Glück mehr und mehr an mir. So beginnt der unfeuchste Aufstieg, den ich in den Sternen zieh. Ein Soldatenleben in ständiger Krieg, Krieg auf neue Art nach meiner Idee. Ein Krieg, der sich selbst ernährt, eigen liebt. Krieg um des Krieges Willen. Krieg um die Macht. Und die Macht um der Macht Willen. Die den Ruhm erstrebt. Um des Ruhmes Willen. Gedankenfracht kann mein Verlangen nicht stillen. Wo die Grenzen liegen, findet sich. Die Konzeption hat keine Schwächen. Ich dafür nur gesund. Erlaubt mir dazu ein Wort zu sprechen. Ich seh ungern, wie euch Gefahr umschleicht. Was ist? Lasst, es ist peinlich. Sprich. Euer Arzt ist besorgt, der Grund. Eure Gemahlin, die euch wenig gleicht. Physisch mein ich. Rund heraus ist halt, dafür ist sie reich. Und somit bedacht, dass sie sich eure Neigung erhalt. Kurzum, sie gab euch ein Mittel ein, das unversehens Böses verursacht. Du bist ehrlich, trotzdem höre ich ungern. Aber ich bin oft lahm in Arm und Bein, hab Fieber. Gift kam mir schon in den Sinn, sei verschwiegen. Ihr Tod ist nicht fern. Wie könnt ihr das wissen? Von Anbeginn sagt's das Horoskop. Ihr Millionen Schatz fällt mir zu, weitet mir das Tor zur Welt. Ad Astra über diesen Schuttplatz. Über alles, was ich entgegenstellt. Hält er den Marschplan treulich ein, wie prompt er in höchste Höhen schnellt, welchen Aufruhrs wird man Zeuge sein, wenn er der einst stürzt und zerschellt. stellt euch in Reihen, kommt der Professor, sollt ihr nicht da stehen, bis Liebe dem Meister nicht gelang, eine Eins vorzusetzen bei einem Zero. Als X nehmen wir unseren Anfang, es ist der Glaube an Gottes Allmacht, er uns zu Reden allen Bösen erhebt. Denkt daran, macht mir keine Schande, unsere Herren kommen zur Andacht. Die adligen Stände vom Lande bringen ihre Hübschen das Leb verspielten, verwirrten, verliebten Sinns liegt wohl an den linden Frühlingstagen. So geht mir's auch, wie ich wieder sah, sitzt mir im Kopf, ist immer nah, bei allem Denken, jedem Schritt, sie kam, ich muss sie fragen. Schuh und Kirchen, die Situation wird wunderbar, was mit Frauen ich erwähnt, bei Katharin abzusteigen. Und keine Schmuck und Traum, wir bleiben hier zu zeigen. Linzer Bürger, Kameraden zu sehen, die man gern hat. Susanna, einen Augenblick, ich ahnte, du kämst zur Stadt mit deinem Vormund, kam drum her, sah dich neulich schon, alles kam zurück, Spiel, Scherz und Ernst, gemeinsame Kindheit und der Wunsch, dies Glück neu zu erleben. Du erschreckst mich, bist doch jetzt gescheit und erwachsen, vorbei das Kinderglück. Ein neues denn. Bleib heut hier, sie geben ein Fest mit Tanz und Musik. Was? Ich versuche die Kirche ganz. Du bleibst. Du musst den Herrn vor und fragen. Ein gescheiter und erwachsener Mann wird ja noch etwas wagen. Freilich frage ich ihn nicht nur zum Tanz, um deine Hand halte ich bei ihm an. Wüsste nicht, wo bessere Freier sind. Kein Adliger nimmt ein Schreiners Kind, trotz nobler Erziehung, die ihr gab, und gemeinem Volk gibt sie nicht ab. Hier kommt dir den Sonntagsfrieden beendet. Im Gegenteil, der für endgültigen Frieden wirkt. Für den nächsten Krieg werbend. Ja, erst entspart ein Krieg eine Pest, dann uns ist bekannt, der Kriegezahl ist beschränkt, erfüllt sie sich einmal, ist erreicht die Eintracht der Welt. Uns wem? Manchem der Krieg führenden und jedem Lenker, der sie anweist. Bist du das? Vielleicht auf ihn die Wahl fällt. Dank, dass du mich einblicken lässt. Wer aber ist der oberste Geist, der solche Ordnung einsetzt? Wüsst ich auf seinen Plan, entflieht die andere Rette. Fügtest du dich doch dieser Ratio, statt ihr zu widerstreben. Widerstreben? Hab ich recht eingeschätzt, schon in Prag. Alle Wirkheiten leben, doch auf Zufälle bauen, das führt zu nichts. Ein schönes Credo entgegen dem, was sie drin sehen. Im Ritus Den ständenden Schülern. Was hat ihr euch angetan, dass ihr ihn verweist vom Tisch des Herrn? Warum das Lied in wir alle gehen? Die Stadt, was das Konsistorium befahlen, erlenkt die Glauben nach eigener Wahl und verachtet die kirchlichen Lehren. Ich forsche und glaube tief, kämpfe hart um die heilskrafte Religion. Trotzdem geschick lautet die Kommunion, ohne des Herrn leibliche Gegenfahrt. Als ob mein Glaube Ketzerei wäre. Corpus et sanguis vere, et socialites in presentia. Leib und Blut sein gegenwärtig, so steht es unbeschritten da. Eine Lösung unbedacht reicht fertig. Der Augsburger Konfession, Formule Concordie, im Bergisch-Buch ist der Heiland gegenwärtig genug. Die Glaube hängt von zwei Seiten, wir wissen nicht, warum, was sie streiten. Und der Kirchenväter Zeugnis, die Bibel, die alte Religion, anderer Reformisten Bekenntnis. Was ist denn bei Priestern Calvinen, dem Nestorianer zwingen die Gegenwart des Herrn? Abwesend ist er für sie. Soll ich mich also mit Vorbehalt beugen? Eine Ausflucht hier soll bezeugen. Gegenwärtig sei Christi Leib und Blut. Als geistige Wirkung allein. Leibliche Gegenwärtigkeit muss sein. So stoßt ich mir aus der Kirche Obhut. Mit des Konsistorium Beschluss. Weil ich weigere, ich gültig wie gegenwärtig. Heute das Abendmahl Segen. Jede kirchliche Gegenwart, verlang mir die Glaube gegen die Gegenwärtigkeit von Gott. Entschieden ist nicht mehr da Irrt, wer kann so verkehrt. Wer hilft denn da? Was tut man sich? Beruhige dich, sieh! zum Gottes und der Kirche ehr. Die Form ist, die uns nicht gefällt, lass uns hin, beraten, was gut sein. Ich folge gleich, Herrn, geht vor, gönnt mir ein Wort mit unserem Doktor. Das ist das Ende ohne Ehren meiner hiesigen Arbeit. Nicht doch. Ihr wisst, wie ihr uns lieb seid. Ihr kennt Studenten. Wie kann ich lehren gegen die Missachtung der Klassen? Den Schuldienst wollen wir euch erlassen. Als Geometastronom bleibt hier. Auch da derselbe Einwand. Ihr irrt, so ungeschickt ihr Pfarrer war. Ihr lehrt uns. Mehr als je brauchen wir Zusammenhalt und Widerstand. Wir flohen päpstlicher Unduldsamkeit, um nur noch Ärger zu kranken am Zwiespalt in der eigenen Schar. Ihr öffnet das Tor weit erneutem römischen Glaubenszwang, der schlimmer wird als alles Leid bis jetzt. Da wollen wir jedem danken, der mit uns zum echten Glauben hält und sich unweisem Druck widersetzt, zumal ein Gelehrter von eurem Rang, den ein Mädchen schirmt in Notlagen. Höchst wünschenswert, wenn's an Männern fehlt, die aufzuschäumen wagen. Ihr solltet dauernden Beistand finden. Verwaist sind euch die Kinder, verwaist sind euch die Kinder und das Haus. Zudem möchte ich euch an uns binden, durch mehr als Arbeit und Pflicht allein. Bitt euch, kommt morgen, wenn's euch behagt, zu mir nach Everding hinaus. Während tu ich ein trostreiches Gespräch, wird mir von Nutzen sein. Verzeiht, dass ich mich so frech vorträge, muss mich wehren gegen das, was ihr dem Doktor vorschlagt. Solche Ansicht in Ehren, mit welchem Recht? Dem Recht der Jugendfreundschaft aus Kinderzeiten, neue Liebe, Glaube an mein Talent, einem Beaten gibt sie nicht. 42 ist kein Greis. Zu alt mir das Mädchen abzuschreiten und schrecklich in seiner Einsicht die andere wie Zwerge sich fühlen lässt. Dabei sind seine Lehren nicht tiefes, aber sie werden richtig gestellt, sobald ich selber genug weiß. Arm ist er, die Kinder sind du. Bequem. Seine erste Frau starb an alledem nicht ohne Assistenz, wie man munkelt. Er ist mein Lehrer, nicht mein Feind. Trotzdem stehe die Wahrheit offen da. Das schätze ich drum ebenso frei. Ich bin kein Sittenlehrer, doch mir scheint, einem der freien Will stets schlecht an zu verleumden den Nebenmann. Auch sehe ich nicht, wie für Susanna, die ich wie ein eigenes Kind liebe, inmitten Neid, unreife Streberei, eine Hoffnung auf ihr Glück bliebe. Thank you. Zorn so leicht beschierte, wollt, dass die Sanftmut gleiches tu, wo vielen Denken froh zu stimmen. Welch fremden Weg auch das Geschehen nimmt, wie neu es sei, wie verwirrend, gehofft, gefürchtet, unbeglückt. Ihr habet ihn vormund und mich gefragt. Gebe ihr, dass ich ihm Rede stände, dass ich doch von neuem mit Ehren geplagt. Dort meist das rechte Wort Geist der Kühnheit scheint umzugehen, ich für rechtes Streiten zu sehen, rief Schlummerndes aus seiner Ruhe. Die mir half, immer nahe zu sein, war ich entschlossen um ihre Hand. Mich trieb Mut, Scham und Inbrief, Blut reißt mich weiter und ich schwimm unwehrhaft größerem zu. Gleicher Woge schwimmt mich zum gleichen Ziel. Nichts schien seltsam gewagt vom grüben Stier. Ich mahnte, wusste, begriff es bald und ist nichts, das gilt es so viel. Nichts, das süßer beglänzt. Nimmst du mich zu dir, verweis mich nicht fort, blättest das Raue den Streit in mir. Ohne Wirrung und Rückhalt, sag ich ja als Antwort. Schein ich dir würdig, bist du mir gut. Einem trocknen, hagren Mann willst Frau Sternguckerin sein, hast du Mut? Immer. Nimmst dich meiner Kinder an, willst meiner Mutter Nücken nachgeben? Immer. Teilen ein Forscher Leben? Der Himmel ist mein. Uns beiden ein Himmel voll Glück wird sein. Dein Ja gibt Mut, Bestätigung. Erkenntnis, die ich schon erbeutet, zu neuer Forschung, nach tiefster Ordnung und Regelmagie, wie sie in Musik, Geometrie, dem Bau von Pflanz und Tier, Lauf der Sterne, in Wesen Bewegung bezieht. Alles geschaffen sich erweist, die auch umfasst des Menschen Standort, sein Denken, sein Wirken und Bestimmung. Das Göttliche. ich nicht die Denker, Künstler, Herrscher dieser Erde, ermahnen in ihres Werks verzirken, sich jenem Worte anzugleichen, das durch sie der Menschheit bewusst werde, die Harmonie der Welt. Sollten nicht wir selbst verbundenes Leben. Ihm die Harmonie nicht mitgegeben wurde von der Kirche, die mich verband. Du bist noch frei. Wie ein wahrer Christ vom Pfarrer Heilgezer genannt. Diese gesegnet uns ein, der treu der Herrschaft und mir freundlich ist. So wird hier in Everding Hochzeit sein. Wir laden ein die ganze Welt, selbst den Pfarrer von Linz, wenn's dir gefällt. Dass reine Harmonien entstehen. Fort der Missklang, ich muss jetzt gehen. Ein Brautpaar im Garten, abends allein. Bald ist's erlaubt. Gute Nacht, denke mal. Wollt ihr ein Leben fröhlich bewegt, das viel Ehre einträgt, schwört auf den großen Feldherrn Waldstein. Und mit was glaubt ihr, seid ihr uns heil? Fraß und Gesöff, so viel ihr wollt, Abenteuer, Wams, Waffen, guten Sold. Und so uns das erschossen werden. Wollt ihr euch ewig fielen auf Erden, schließlich trifft euch doch Schlag oder Pest. Besser tot im Schlachtfeld liegen, als daheim im Gumpfennest dem Tod entgegenzusiechen. Seht, der hat's auch erst anders gemeint, hat sich's aber überlegt, wie nichts scheint. Irgendwas ging wohl nicht nach Plan. Das verspricht sich, bist du erst unser Mann.